Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, du Sabella, Bella, Bella, Bella, Bella, Bella, sing ich für dich. Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, du Sabella, Bella, Bella, Bella, Bella, Bella, singt es für dich. Hörst du, was heißt bei Liebe blieb, dass es dein Herz versteht, was ich mir fühl. Ja, fühlst du die Sehnsucht, die es zeigt, und liebst du mich, dann schweig, weil ich.